Abschnitt 8 aus Die Pickwickier, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 8. Kapitel. Wie Herr Winkle, anstatt auf die Taube zu schießen und die Krähe zu töten, auf die Krähe schoss und die Taube verwundete. Wie der Cricket Club von Dingley Dell gegen Muggleton spielte und wie Muggleton auf Kosten von Dingley Dell speiste, nebst anderen anziehenden und lehrreichen Gegenständen. Die ermüdenden Abenteuer des Tages oder die einschläfernde Wirkung der Erzählung des Geistlichen hatten einen solchen Einfluss auf Herrn Pickwicks Schlummersucht geübt, dass er wenige Minuten, nachdem er in sein behagliches Schlafzimmer geführt worden war, in einen gesunden und traumlosen Schlaf verfiel, aus dem er nicht eher erwachte, als bis die goldenen Strahlen der Morgensonne vorwurfsvoll in sein Zimmer fielen. Da er nun gerade keine Schlafmütze war, so sprang er aus seinem Bette wie ein kampflustiger Krieger aus seinem Zelte. Eine reizende, sehr reizende Landschaft, seufzte der Begeisterte, als er sein Gitterfenster öffnete. Wer könnte Tag für Tag auf Ziegel und Schieferplatten starren, wenn er jemals die Wirkung einer solchen Natur empfunden? Wer könnte bleiben, wo man keine anderen Kühe sieht als die Kühe auf den Porzellantöpfen, keinen anderen Schmelz als Schmelztiegel, kein anderes Gestein als das Steinpflaster? Wer könnte an einem solchen Orte vegetieren? Wer, frage ich, könnte es aushalten? Und nachdem er sich die gerühmtesten Reize des Landlebens gehörig ausgemalt hatte, steckte er den Kopf durchs Gitter und blickte ins Freie. Die süßen Wohlgerüche der Rosengehäge drangen zu ihm empor. Die balsamischen Düfte des kleinen Blumengartens füllten die Luft um ihn her. Die dunkelgrünen Wiesen glänzten im Morgentau, der auf jedem Blättchen schimmerte, wenn es von sanftem Lufthauch erbebte, und die Vögel sangen, als wäre jeder Tautropfen eine Quelle der Begeisterung. Herr Pickwick versank in eine süße, wonnige Träumerei, aus der ihn plötzlich ein Holla weckte. Er wandte sich nach der Rechten, sah aber niemand. Er wandte sich auf die Linke und suchte irgendetwas Außergewöhnliches zu entdecken. Es war vergeblich. Er sah zu den Wolken empor, aber sie schienen sein nicht zu begehren. Endlich tat er, was ein gewöhnlicher Mensch gleich anfangs getan haben würde. Er sah in den Garten und entdeckte Herrn Wardle. »Wie befinden Sie sich?« fragte dieser gutmütige Herr, schon zum Voraus seine Freude bezeugend. »Ein schöner Morgen, nicht wahr? Freut mich, dass Sie so früh auf sind. Geschwind, kommen Sie herunter, ich will hier auf Sie warten.« Herr Pickwick bedurfte keiner zweiten Aufforderung. 10 Minuten reichten hin, seine Toilette zu vollenden, und nach Verfluss dieser Zeit stand er an der Seite des alten Herrn. »Holla«, sagte Herr Pickwick seinerseits, als er seinen Freund mit einer Flinte bewaffnet und eine zweite neben ihm im Grase liegen sah. »Was haben Sie im Sinne?« »Ei, Ihr Freund und ich«, antwortete der Gefragte, »wollen vor dem Frühstück auf den Krähenstrich. Er ist ein guter Schütze, nicht wahr?« »Ich hörte ihn sagen, er sei ein Kapitalschütze«, versetzte Herr Pickwick, »habe ihn aber noch nie etwas schießen sehen.« »Nun«, sagte der alte Herr, »ich wollte, er käme. Joe, Joe!« Der fette Junge, welcher unter dem belebenden Einflusse des Morgens nicht halb so schläfrig zu sein schien als sonst, trat aus dem Hause. »Geh hinauf und rufe den Herrn. Sag ihm, er werde mich und Herrn Pickwick auf dem Krähenstrich finden. Zeige dem Herrn den Weg, hörst du?« Der Knabe entfernte sich, um seinen Auftrag auszurichten, und der alte Herr verließ, ein zweiter Robinson Crusoe, beide Flinten tragend, mit seinem Begleiter den Garten. »Hier sind wir an Ort und Stelle«, sagte der alte Herr, als sie nach einem Gange von wenigen Minuten in eine Allee gekommen waren. Die Bemerkung war unnötig, denn das unaufhörliche Geschrei der nichtsahnenden Krähen verriet ihren Aufenthalt ohne weitere Belehrung. Der alte Herr legte die eine Flinte auf den Boden und lud die andere. »Hier sind sie«, sagte Herr Pickwick, und wie er so sprach, erschienen die Gestalten der Herren Tupman, Snodgrass und Winkle in dem Hintergrunde. Der fette Junge, welcher nicht ganz gewiss war, welchen Herrn er rufen sollte, hatte scharfsinnigerweise alle gerufen, um der Möglichkeit eines Irrtums vorzubeugen. »Kommen Sie herauf«, rief der alte Herr sich an Herrn Winkle wendend, »ein kühner Schütze wie Sie sollte schon lange bei der Hand sein und wäre die Arbeit noch so unbedeutend.« Herr Winkle antwortete mit einem gezwungenen Lächeln und nahm die herrenlose Flinte mit der Miene eines philosophischen Malefikanten, der den Verkündiger seines gewaltsamen Todes vor sich sieht. Es mag Mut gewesen sein, aber es sah der Angst merkwürdig ähnlich. Der alte Herr winkte, und zwei zerlumpte Jungen begannen alsbald auf zwei von den Bäumen zu klettern. »Was haben diese Bursche vor?« fragte Herr Pickwick rasch. Er war etwas unruhig, denn er wusste nicht, ob sich die Jungen nicht vielleicht aus Armut, von der er schon oft und viel gehört hatte, dass sie auf dem Lande zu Hause sei, zur Zielscheibe ungeschickter Schützen hergeben, um durch dieses gefährliche Mittel ein prekäres Dasein zu fristen. »Nur das Wild aufzuscheuchen«, antwortete Herr Wardle lachend. »Wie?« fragte Herr Pickwick. »Nun, in klaren Worten, die Krähen aufschrecken.« »Oh, sonst nichts. Sind Sie jetzt beruhigt?« »Vollkommen. Schön, wollen wir anfangen?« »Wenn es Ihnen gefällig ist«, sagte Herr Winkle, froh, noch eine kleine Frist zu erhalten. »Treten Sie auf die Seite, nun also.« Der Junge schrie und schüttelte einen Ast, auf dem sich ein Nest befand. Ein halbes Dutzend junger Krähen in lebhafter Unterhaltung begriffen flogen aus, um nachzuspüren, was es gäbe. Der alte Herr gab ihnen eine Ladung zur Erwiderung. Eine Krähe fiel, und die anderen flogen davon. »Nimm sie, Joe«, sagte der alte Herr. Ein Lächeln spielte um die Mundwinkel des Jungen, als er auf die Leiche zuging. Unbestimmte Gesichter von einer Krähenpastete schwebten seiner Einbildungskraft vor. Er lachte, als er mit dem Vogel zurückkam. Er war sehr fett. »Nun, Herr Winkle«, sagte der alte Herr, seine Flinte von neuem ladend, »schießen Sie!« Herr Winkle trat vor und legte seine Flinte an. Herr Pickwick und seine Freunde bückten sich unwillkürlich, um von keiner der Krähen getroffen zu werden, die, wie sie zuversichtlich glaubten, auf den mörderischen Schuss ihres Freundes zu Dutzenden herabfallen würden. Es war eine feierliche Pause. Ein Geräusch wie von Flügelschlägen, ein Laut wie vom Abdrücken eines Schießgewehrs. »Holla«, rief der alte Herr. »Will es nicht losgehen?« fragte Herr Pickwick. »Es hat versagt«, antwortete Herr Winkle, todesbleich, wahrscheinlich wegen dieses Zufalls. »Seltsam«, sagte der alte Herr, die Flinte betrachtend, »noch nie hat eine von ihnen versagt. Wie? Ich sehe ja kein Zündhütchen.« »Meiner treu«, sagte Herr Winkle, »ich habe das Zündhütchen vergessen.« Das Versäumte wurde nachgeholt, und Herr Pickwick bückte sich wieder. Herr Winkle trat mit der Miene der Entschlossenheit vorwärts, und Herr Tupman stellte von der Hinterseite eines Baumes aus seine Betrachtungen an. Der Junge schrie, vier Vögel flogen auf. Herr Winkle drückte ab. Man hörte einen Schrei, nicht von einer Krähe, einen Angstschrei. Herr Tupman hatte das Leben einer Unzahl von Vögeln gerettet, indem ihm ein Teil der Ladung in den linken Arm fuhr. Die Verwirrung, die jetzt erfolgte, lässt sich nicht beschreiben. Wie Herr Pickwick im ersten Ausdrucke der Gemütsbewegung Herrn Winkle einen Schurken nannte, wie Herr Tupman am Boden lag und wie Herr Winkle von Schauern geschüttelt neben ihm knierte. wie Herr Tubman in der Bestürzung einen weiblichen Taufnamen nannte, zuerst ein und dann das andere Auge öffnete, worauf er ohnmächtig wurde und beide wieder schloss. All das wäre ebenso unmöglich zu beschreiben als der weitere Verlauf. Wie das unglückliche Opfer allmählich wieder ins Leben zurückkehrte, wie man seinen Arm mit Taschentüchern verband und wie er mit langsamen Schritten auf die Arme seiner besorgten Freunde gestützt nach Hause geführt wurde. Sie näherten sich dem Landhause. Die Damen standen an der Gartentüre und warteten auf ihre Ankunft zum Frühstück. Jungfer Tante zeigte sich. Sie lächelte und bat sie, schneller zu gehen. Sie wusste offenbar nichts von dem Unglücke. Armes Geschöpf! Es gibt Fälle, wo die Unwissenheit ein Glück ist. Sie kam näher. »Nun, was ist's mit dem alten Herrn?« fragte Isabel Wardle. Jungfer Tante achtete nicht auf die Frage. Sie glaubte, sie beziehe sich auf Herrn Pickwick. In ihren Augen war Tracy Tubman jung. Sie betrachtete seine Jahre durch ein Verkleinerungsglas. »Seid unbesorgt«, rief Herr Wardle, um seine Töchter zu beruhigen. Die kleine Gesellschaft hatte sich so dicht um Herrn Tubman zusammengedrängt, dass sie die wahre Natur des Unfalls nicht genau zu erkennen vermochten. »Seid unbesorgt«, sagte Herr Wardle. »Was ist's denn?« riefen die Damen. »Herrn Tubman ist ein kleiner Unfall begegnet, das ist alles.« Jungfer Tante stieß einen durchdringenden Schrei aus, schlug ein krampfhaftes Gelächter auf und fiel rückwärts in die Arme ihrer Nichten. »Bespritzet sie mit kaltem Wasser«, sagte der alte Herr. »Nein, nein«, murmelte Jungfer Tante, »es ist mir schon besser. Bella, Emily, einen Wundarzt? Ist er verwundet? Ist er tot? Ist er?« Hier erlitt Jungfer Tante den zweiten Anfall von krampfhaftem Lachen, mit Schluchzen unterbrochen. »Beruhigen Sie sich«, sagte Herr Tubman, durch diesen Beweis von Teilnahme an seinem Leiden beinahe bis zu Tränen gerührt. »Teuerstes Fräulein, beruhigen Sie sich.« »Es ist seine Stimme«, rief Jungfer Tante, und heftige Symptome des dritten Anfalls stellten sich ein. »Seien Sie unbesorgt, ich bitte Sie, meine Teuerste«, bat Herr Tubman in einschmeichelndem Tone. »Die Verletzung ist ganz unbedeutend, ich versichere Sie.« »So sind Sie also nicht tot?« schrie die hysterische Dame. »Oh, sagen Sie, dass Sie nicht tot sind!« »Sei nicht närrisch, Rachel«, bemerkte Herr Wardle in etwas rauherem Ton, als sich mit der poetischen Natur des Auftritts vertrug. »Was Teufel soll es denn helfen, wenn er sagt, er sei nicht tot?« »Nein, nein, ich bin nicht tot«, sagte Herr Tubman. »Ich verlange keinen Beistand als den Ihrigen. Erlauben Sie mir, mich auf Ihren Arm zu stützen«, fügte er flüsternd hinzu. »Ach, Fräulein Rachel!« Die geängstigte Dame trat vor und bot ihm den Arm. Sie gingen ins Frühstückszimmer. Herr Tracy Tubman presste ihre Hand zärtlich an seine Lippen und sank auf das Sofa. »Fühlen Sie sich schwach?« fragte die besorgte Rachel. »Nein«, antwortete Herr Tubman, »es ist nichts, es wird mir im Augenblick besser werden.« Er schloss die Augen. »Er schläft«, flüsterte Jungfer Tante. Seine Sehwerkzeuge blieben nahe an 20 Sekunden geschlossen. »Teurer, teurer Herr Tubman!« Herr Tubman sprang auf. »Oh, sagen Sie diese Worte noch einmal«, rief er aus. Die Dame war bestürzt. »Sie haben es doch nicht gehört«, sagte sie beschämt. »Jawohl, ich habe sie gehört«, versetzte Herr Tubman. »Wiederholen Sie sie. Wenn Sie wünschen, dass ich genesen soll, wiederholen Sie sie.« »Psst«, sagte die Dame, »mein Bruder.« Herr Tracy Tubman nahm seine frühere Lage wieder an und Herr Wardle trat mit einem Wundarzt ins Zimmer. Der Arm wurde untersucht, die Wunde verbunden und für höchst unbedeutend erklärt. Die Gesellschaft beruhigte sich und ging an die Befriedigung ihres Appetits mit Mienen, auf welcher wieder der frühere Ausdruck der Heiterkeit lag. Nur Herr Pickwick war still und zurückhaltend. Zweifel und Enttäuschung spiegelten sich in seinen Zügen. Sein Vertrauen auf Herrn Winkle hatte er durch die Vorfälle des Morgens einen Stoß erlitten. Einen großen Stoß. »Spielen Sie Cricket?« fragte Herr Wardle den Schützen. Zu einer anderen Zeit würde Herr Winkle die Frage bejaht haben, aber jetzt antwortete er mit einem bescheidenen »Nein«, er fühlte das Zarte seiner Lage. »Spielen Sie es, mein Herr?« fragte Herr Snodgrass. »Früher«, antwortete der alte Herr, »aber ich habe es aufgegeben. Ich gehöre zwar noch zu der hiesigen Gesellschaft, spiele aber nicht mehr mit.« »Heute findet, glaube ich, ein großes Ballspiel statt«, sagte Herr Pickwick. »Ja«, erwiderte der alte Herr, »natürlich werden Sie es auch sehen wollen.« »Ich sehe sehr gern solchen Spielen zu«, versetzte Herr Pickwick, »wobei man seines Lebens sicher ist und keine Gefahr läuft, durch die ungeschickte Hand unerfahrener Leute darum zu kommen.« Herr Pickwick schwieg und sah starr auf Herrn Winkle, der unter seinen Flammenblicken beinahe zu Boden sank. Nach einigen Minuten wandte der große Mann seine Augen weg und fügte hinzu, »Können wir mit gutem Gewissen den Verwundeten der Pflege der Damen überlassen?« »Sie können mich in keine besseren Hände geben«, sagte Herr Tubman. »Unmöglich«, bemerkte Herr Snodgrass. »Es wurde also beschlossen, Herr Tubman sollte unter der Pflege der Damen zu Hause bleiben und die übrigen Gäste unter der Anführung Herrn Wardles dem Spiele beiwohnen, welches Muggleton aus seinem Schlummer geweckt und Dingley Dell ein erregendes Fieber eingeimpft hatte. Da ihr Weg, welcher nicht mehr als 2 englische Meilen betrug, durch schattige Heckengänge und über abgelegte Fußpfade führte und sich ihre Unterhaltung um die reizende Landschaft drehte, welche sie rings umgab, so war Herr Pickwick beinahe geneigt, den Ausflug, den sie gemacht hatten, zu bereuen, als er sich in der Hauptstraße der Stadt Muggleton befand. Wer nur einigermaßen einen Sinn für Topographie hat, weiß, dass Muggleton eine Landstadt ist mit einem Bürgermeister, Beisassen und bevorrechteten Bürgern, welche die durch das Parlament bestimmten Immunitäten einer Korporation genießen, und wer je die Adressen des Bürgermeisters an die Bürger oder der Bürger an den Bürgermeister oder beider an den Magistrat oder aller 3 an das Parlament gelesen hat, wird daraus ersehen, was er schon zuvor hätte wissen sollen, dass Muggleton eine alte und loyale Stadt ist, welche mit einem großen Eifer für die Grundsätze des Christentums eine innige Anhänglichkeit an die Handelsgerechtsame verbindet, zufolge derer der Bürgermeister, der Magistrat und andere Einwohner zu verschiedenen Zeiten nicht weniger als 1420 Petitionen wider den Sklavenhandel und eine gleiche Anzahl gegen die Abschaffung des Fabrikensystems im Vaterland, 68 der Gestattung des Verkaufes von Kirchenpfründen und 86 für Abstellung des öffentlichen Kaufs und Verkaufs an Sonntagen eingeschickt haben. Herr Pickwick stand in der Hauptstraße dieser berühmten Stadt und betrachtete die Gegenstände, die ihn umgaben, mit der Miene der Neugierde und Teilnahme. Er sah einen viereckigen Marktplatz und im Mittelpunkte desselben einen großen Gasthof mit einem Schilde, welcher einem in der Kunst sehr gewöhnlichen, in der Natur aber höchst seltenen Gegenstand, einen blauen Löwen, der 3 Beine in die Lüfte streckte und auf der Spitze der mittleren Klaue des 4. balancierte, darstellte. In der Nähe wohnte ein Auktionator, ein Agent der Feuerversicherungsgesellschaft, ein Kornhändler, ein Leineweber, ein Sattler, ein Branntweinbrenner, ein Spezereikrämer und ein Schuhmacher, der einen Laden hatte, in welchem außer den Erzeugnissen seiner Kunst auch noch Hüte, Mützen, Kleider, Baumwollen, Regenschirme und gemeinnützige Kenntnisse zu haben waren. Hier stand ein Haus aus roten Backsteinen in einem gepflasterten Hofe, dem jedermann ansah, dass es dem Staatsanwalt gehörte, dort ein anderes aus Backsteinen erbautes Haus mit venezianischen Fensterblenden und einer großen Messingplatte an der Türe, worauf sehr leserlich geschrieben stand, dass hier ein Wundarzt wohne. Einige jungen Alten dem Schauplatze des Wettspiels zu und zwei oder drei Krämer standen unter ihren Ladentüren und sahen aus, als hätten sie ebenfalls Lust, der Festlichkeit beizuwohnen, was sie auch ohne große Beeinträchtigung ihres Berufs getrost hätten wagen dürfen. Nachdem Herr Pickwick diese Beobachtungen gemacht hatte, um sie später in sein Gedenkbuch einzutragen, eilte er schnell seinen Freunden nach, welche die Hauptstraße verlassen hatten und bereits den Kampfplatz vor sich sahen. Die Stäbe waren ausgesteckt und ein paar Zelte für die Kämpfer aufgeschlagen, worin sie ausruhen und Erfrischungen zu sich nehmen konnten. Das Spiel hatte aber noch nicht begonnen. Zwei oder drei Dengli-Deller und einige Muggletowner belustigten sich damit, den Ball mit wichtiger Miene lustig von Hand zu Hand fliegen zu lassen. Einige andere Herren in derselben Tracht mit Strohhüten, Flanelljacken und weißen Hosen, ein Anzug, in welchem sie wie Steinmetzen aussahen, standen um die Zelte herum und Herr Wardle führte seine Gesellschaft eben in eines derselben ein. Einige Dutzend »Wie befinden Sie sich?« begrüßten den alten Herrn und ein allgemeines Hut abnehmen und hinunterziehen der Flanelljacken folgte der Einführung seiner Gäste, die er als Herren von London vorstellte, welche außerordentlich begierig wären, den Feierlichkeiten des Tages beizuwohnen, die sich, wie er nicht zweifle, ihres vollen Beifalls zu erfreuen haben würden. »Wollen Sie nicht lieber ins Hauptzelt treten, Sir?« fragte ein sehr stattlich aussehender Gentleman, dessen Leib und Beine der Hälfte eines gigantischen Flanellballens gleichsahen, der auf einem Paar aufgeblasener Kissenüberzüge stand. »Sie sehen es hier weit besser«, sagte ein anderer stattlicher Gentleman, der genau der zweiten Hälfte des vorerwähnten Flanellballens entsprach. »Sie sind sehr gütig«, versetzte Herr Pickwick. »Hierher«, sagte der erstgenannte Herr, »hier wird aufgeschrieben, es ist der beste Punkt auf dem ganzen Felde«, und der Cricketspieler schritt der Gesellschaft voran in das bezeichnete Zelt. »Kapitalspiel, köstliche Belustigung, schöne Übung, äußerst schön«, waren die Worte, welche an Herrn Pickwicks Ohr schlugen, als er in das Zelt trat, und der erste Gegenstand, dem seine Blicke begegneten, war sein grün gekleideter Freund von der Rochester Postkutsche, vor einem auserlesenen Kreise der Honoratiorenschaft von Muggleton zu nicht geringer Ergötzung und Erbauung seines Auditoriums perorierend. Sein Anzug hatte sich etwas gebessert und er trug Stiefeln, aber man erkannte ihn auf den ersten Blick. Auch der Fremde erkannte seine Freunde sogleich. Er sprang auf, nahm Herrn Pickwick bei der Hand und führte ihn mit seiner gewohnten Hast zu einem Sitze, in dem er unaufhörlich schwatzte, als ob das Ganze unter seiner besonderen Leitung und Obhut stände. »Hierher, hierher, Kapitalspaß, Bier, Eimerweise, Rindsviertel, ganze Ochsen, Senf, Wagen voll, glorreicher Tag, setzen Sie sich, tun Sie, als ob Sie zu Hause wären, freut mich, Sie zu sehen, außerordentlich.« Herr Pickwick setzte sich, weil man es so haben wollte, und die Herren Winkle und Snodgrass ergaben sich ebenfalls in den Willen ihres geheimnisvollen Freundes. Herr Wardle sah mit stummer Verwunderung zu. »Herr Wardle, ein Freund von mir«, sagte Herr Pickwick. »Ein Freund von Ihnen? Wie befinden Sie sich, mein Verehrtester? Ein Freund von meinem Freunde, Ihre Hand, mein Herr.« Und der Fremde ergriff Herrn Wardles Hand mit aller Glut einer mehrjährigen innigen Freundschaft, trat dann einen oder zwei Schritte zurück, als wollte er ihn erst recht genau von Angesicht zu Angesicht betrachten und schüttelte dann seine Hand von Neuem und womöglich noch wärmer als zuvor. »So, so, und wie kommen Sie hierher?« fragte Herr Pickwick mit einem Lächeln, in welchem Wohlwollen und Überraschung kämpfte. »Hierher kommen«, erwiderte der Fremde, »in der Krone abgestiegen, Krone zu Muggleton, eine Gesellschaft getroffen, Flanelljacken, weiße Hosen, Sandwichschnitten mit Sardellen, saure Nieren, treffliche Kumpane, glorreich.« Herr Pickwick war mit dem stenografischen System des Fremden hinlänglich bekannt, um aus diesen abgebrochenen Mitteilungen zu vernehmen, dass er auf die eine oder andere Weise mit den Muggletonern eine Bekanntschaft angeknüpft hatte, die er vermittels des ihm eigenen Verfahrens auf den Grad einer Kameradschaft gesteigert, worauf leicht eine allgemeine Einladung erfolgt sein mochte. Seine Neugierde war also befriedigt und seine Brille aufsetzend, schickte er sich an, dem Spiele zuzusehen, das eben seinen Anfang nahm. Muggleton hatte den Vortritt und die Teilnahme wurde ungeheuer, als die beiden berühmtesten Mitglieder des ausgezeichneten Clubs, Herr Dumkins und Herr Podder, mit den Ballhölzern in der Hand an ihre Stäbe traten. Herr Luffy, der stolz Dingley Darts, ward aufgestellt, gegen den furchtbaren Dumkins den Ball zu werfen, und Herr Struggles ausersehen, dem nie besiegten Podder denselben Freundschaftsdienst zu erweisen. Einige Spieler wurden beordert, an verschiedenen Stellen des Feldes aufzupassen, und jeder nahm die erforderliche Stellung an, indem er die Hände auf die Knie stemmte, als wollte er eben einen Reiter aufnehmen. Alle ordentlichen Ballspieler beobachteten dies, und es wird allgemein angenommen, dass es unmöglich ist, bei einer anderen Stellung gehörig aufzupassen. Die Schiedsrichter stellten sich hinter die Stäbe, die Markeurs waren bereit aufzuschreiben, eine atemlose Stille trat ein. Herr Luffy zog sich einige Schritte hinter den Stab des untätigen Podder zurück und hielt einige Sekunden lang den Ball an sein rechtes Auge. Dumkins erwartete voll Zuversicht dessen Ankunft, die Blicke unverwandt auf Luffy geheftet. »Achtung«, rief auf einmal der Ballwerfer. Der Ball flog aus seiner Hand pfeilschnell und geraden Wegs nach dem mittleren Knopf des Stabes. Dumkins warf der Hut, er fing ihn mit der Spitze seines Ballholzes auf und er flog über die Köpfe der Aufpasser weg, welche sich gerade tief genug bückten, um ihn über sich wegsausen zu lassen. Ein Strich, ein anderer, nun geworfen, auf damit, aufgefangen, einen anderen, nein, ja, nein, geworfen, geworfen.« Dies waren die Ausrufe, welche dem Schlag folgten und worauf den Muggletonern zwei angeschrieben wurden. Podder erntete Lorbeeren genug, um sich und ganz Muggleton damit zu begrenzen. Er schlug die zweifelhaften Bälle nieder, ließ die schlechten vorbeifliegen, fing die guten auf und warf sie nach allen Richtungen. Die Aufpasser waren erhitzt und müde, die Ballwerfer wechselten ab und bowlten, dass sie den Arm nicht mehr aufheben konnten, nur Dumkins und Podder blieben unermüdet. Versuchte es ein älterer Herr, den Flug eines Balles zu hemmen, so rollte er ihm zwischen die Beine oder schlüpfte ihm durch die Hände. Wollte ihn ein flinker Bursche auffangen, so traf er ihn auf die Nase und flog mit doppelter Kraft lustig zurück, während sich die Augen des flinken Burschen mit Tränen füllten und der Angstschweiß auf seine Stirne trat. Als Dumpkins und Potter rechneten, zählte Muggleton 54, während das Kerbholz der Dingley-Deller so weiß war wie ihre Gesichter. Der Vorteil war zu groß, um wieder eingeholt werden zu können. Vergebens boten der gewandte Luffy und der begeisterte Struggles ihre ganze Geschicklichkeit und Erfahrung auf, um das Feld wieder zu erobern, das Dingley Dell im Kampfe verloren hatte. Es war umsonst, und kaum hatte Dingley Dell einige Nummern, so gab es sich gefangen und erkannte Muggleton als Sieger an. Der Fremde hatte mittlerweile unaufhörlich gegessen, getrunken und gesprochen. Bei jedem guten Schlag drückte er in der herablassenden Weise des Gönners seine Zufriedenheit und seinen Beifall aus, wodurch sich die betreffende Partie notwendig sehr geschmeichelt fühlen musste, während er bei jedem Fehlschlage vor seinen demütigen Zuhörern sein persönliches Missfallen durch die Worte »Ach, ach«, »Dumm, der Butterfinger, pfui« und ähnliche zu erkennen gab. Exklamation, welcher ihn in den Augen sämtlicher Anwesenden als einen vorzüglichen und unfehlbaren Richter der ganzen geheimnisvollen Kunst des edlen Cricket-Spiels erscheinen ließen. »Kapitalspiel, gut gespielt. Einige bewunderungswürdige Schläge«, sagte der Fremde, als sich nach dem Spiele beide Teile in dem Zelte versammelten. »Haben Sie es auch schon gespielt, Sir?«, fragte Herr Wardle, welcher sich an seiner Geschwätzigkeit sehr ergötzte. »Gespielt? Denke wohl, ich habe es gespielt. 1000 Mal, nicht hier. West Indien, ungeheure Anstrengung, heiße Arbeit, sehr heiß.« »Es muss freilich unter jenem Himmelsstriche keine Kleinigkeit sein«, bemerkte Herr Pickwick. »Kleinigkeit? Heiß, brennend heiß, glühend. Spielte einst um eine Wette. Ein einziger starb. Mein Freund der Oberst, Sir Thomas Blaso, wer die meisten Läufe bekommen sollte, gewann den Wurf. Vorhand. 7 Uhr abends, 6 Eingeborene zum Aufpassen kamen. Hielten mit enormer Hitze die Eingeborenen alle ohnmächtig weggebracht. Ein neues 30 aufgestellt. Auch ohnmächtig. Blaso bowlend, von 2 Eingeborenen unterstützt, konnte mich nicht ausbowlen. Auch ohnmächtig. Weggebracht der Oberst. Wollte sich nicht geben. Treuer Diener, Guanko Samba, der letzte Mann übrig. Sonne so heiß, dass die Ballhölzer glühten und der Ball schwarz wurde. 570 Läufe. Ganz erschöpft, Duanka strengte seine letzten Kräfte an, hielt auch aus, nahm ein Bad, wankte zur Tafel. »Und was wurde aus dem, wie nannten Sie ihn?«, fragte ein alter Herr. »Blaso? Nein, der andere. Guanko Samba?« »Ja, mein Herr.« Armer Guanko erholte sich nicht mehr, zielte nach mir, hat ausgezielt. Tot, Sir. Hier begrub der Fremde sein Gesicht in einen braunen Krug. Ob er seine Rührung verbergen oder den Inhalt an sich übergeben lassen wollte, kann ich nicht bestimmt entscheiden. Wir wissen nur, dass er plötzlich absetzte, lang und tief Atem schöpfte und sich neugierig umsah. Als 2 von den ersten Mitgliedern des Dingley Dell Clubs mit den Worten zu Herrn Pickwick traten. »Wir werden im Blauen Löwen ein Essen einnehmen, Sir. Wir hoffen, Sie und Ihre Freunde werden uns die Ehre schenken.« »Natürlich«, sagte Herr Wardle. »Zu unseren Freunden zählen wir auch Herrn«, hier sah er den Fremden an. »Jingle«, sagte der gewandte Mann, den Wink augenblicklich auffassend. »Jingle, Alfred Jingle Esquire von ohne Schloss Nirgendheim. Ich bin überzeugt, dass es mir dort sehr gefallen wird«, sagte Herr Pickwick. Mir auch, bemerkte Herr Alfred Jingle, indem er Herrn Pickwick an dem einen und Herrn Wardle an dem anderen Arme nahm und zugleich dem Erstgenannten mit dem Tone der Zuversicht ins Ohr flüsterte: Verteufelt gutes Essen, kalt, aber kapital. Schielte diesen Morgen ins Zimmer, Geflügel, Pasteten und alles Mögliche. »Lustige Bursche, das auch gut benommen, sehr gut.« Da man weiter keine Vorbereitungen mehr zu treffen hatte, schlenderte die Gesellschaft in Gruppen zu zwei und drei langsam in die Stadt, und nach Verfluss von einer Viertelstunde saßen alle im großen Saal des Blauen Löwen von Muggleton. Herr Dumpkins führte den Vorsitz und Herr Luffy hatte die Würde des Vizepräsidenten. Nun ging ein allgemeines Geplauder an. Messer, Gabeln und Teller wurden mit großem Geräusch in Bewegung gesetzt. Drei dickköpfige Aufwärter liefen unaufhörlich aus und ein, und die kernhaften Speisen verschwanden mit Blitzesschnelle von der Tafel. Zu allen diesen Veranlassungen der Verwirrung trug der scherzhafte Herr Jingle wenigstens 6-mal so viel bei als irgendein anderes Mitglied der Gesellschaft. Nachdem jeder gegessen, was er konnte, wurde abgedeckt, damit Flaschen, Gläser und Dessert Raum gewinnen. Die Aufwärter trugen ab, oder um es mit anderen Worten zu sagen, trugen die Überreste der Speisen und Getränke, deren sie habhaft werden konnten, aus dem Saal, um sie zu ihrem eigenen Gebrauch und Nutzen zu verwenden. Mitten unter dem allgemeinen Getöse der Tafelfreuden und des Gesprächs, welches jetzt erfolgte, bemerkte man einen kleinen Mann mit einem wichtig tuenden Gesichte, welches zu sagen schien: Störe mich nicht in meinen Betrachtungen, oder ich will euch allen widersprechen. Er rührte sich nicht und warf nur zuweilen, wenn die Unterhaltung stockte, Blicke um sich, als wollte er irgendetwas höchst Gewichtiges vorbringen. Dann und wann räusperte er sich auch mit einer Würde, welche nicht zu beschreiben ist. Endlich rief er während einer kleinen Pause mit sehr lauter, feierlicher Stimme: »Herr Luffy!« Jedermann beobachtete ein tiefes Stillschweigen, als der Angeredete erwiderte: »Sir, ich wünsche, einige Worte an Sie zu richten, Sir, wenn Sie die Herren bitten wollen, Ihre Gläser zu füllen.« Herr Jingle ließ im Tone der Gönnerschaft ein »Hört, hört« vernehmen, welches von den übrigen Mitgliedern der Gesellschaft wiederholt wurde. Und nachdem die Gläser gefüllt waren, nahm der Vizepräsident eine Miene der gespanntesten Aufmerksamkeit an und sagte: »Herr Staple.« »Sir«, begann der kleine Mann aufstehend, »ich wünschte, das, was ich zu sagen habe, an Sie zu richten, statt an unseren würdigen Präsidenten, weil unser würdiger Präsident gewissermaßen, ich darf sagen, in hohem Grade der Gegenstand dessen ist, was ich zu sagen oder vielmehr zu vorzutragen habe«, ergänzte Herr Jingle. »Ja, vorzutragen«, sagte der Kleine, »ich danke meinem ehrenwerten Freunde, wenn er mir erlauben will, ihn so zu nennen. Vier hört, von denen gewiss eines aus dem Munde des Herrn Jingle kam, um der Gefälligkeit willen, womit er mir auf den rechten Ausdruck geholfen. Mein Herr, ich bin ein Deller, ein Dingley-Deller, Beifall. Ich kann keinen Anspruch auf die Ehre machen, ein Glied der Bevölkerung von Muggleton zu sein, und ich gestehe es offen, Sir, ich begehre auch diesen Vorzug nicht. Das Warum sollen Sie gleich hören, Sir.« »Hört! Ich gönne Muggleton alle und jede Ehre und Auszeichnung, die es mit so großem Recht ansprechen kann. Seine Verdienste sind zu zahlreich und allgemein bekannt, als dass ich sie hier aufzählen sollte. Doch wenn ich daran denke, dass Muggleton einen Dumpkins und einen Podder hervorgebracht, so lasst uns auch nicht vergessen, dass Dingley Dell einen Luffy und einen Struggles aufzuweisen hat.« Lärmender Beifall. »Glaubet ja nicht, ich wolle die Verdienste der erstgenannten Herren herabsetzen. Nein, Sir. Ich beneide Sie um Ihre seligen Gefühle bei dieser Gelegenheit.« Beifall. Jeder von diesen Herren ist wahrscheinlich mit der Antwort jenes Mannes bekannt, die er von seiner Tonne aus dem Kaiser Alexander gab. »Wenn ich nicht Diogenes wäre«, sagte er, »so möchte ich Alexander sein.« Ich stelle mir vor, diese Herren denken auch, wenn ich nicht Dumkins wäre, so möchte ich Luffy sein. Wenn ich nicht Potter wäre, so möchte ich Struggles sein. Stürmischer Beifall. Doch, meine Herren von Muggleton, ist es bloß im Cricket, dass sich ihre Mitbürger so sehr auszeichnen? Haben Sie von Dumkins und seiner Entschlossenheit gehört? Haben Sie nie gelernt, mit dem Namen Podder den Begriff der strengsten Rechtlichkeit zu verbinden? Großer Beifall! Sind Sie je bei der Verteidigung Ihrer Rechte, Ihrer Freiheiten, Ihrer Privilegien, wenn auch nur für einen Augenblick in Mutlosigkeit und Verzweiflung versetzt worden? Und wenn Sie niedergedrückt waren, hat nicht der Name Dumkins das erloschene Feuer in Ihrer Brust wieder angefacht? Und ist es nicht durch ein Wort von diesem Manne wieder aufgelodert, als wäre es nie erloschen? Großer Beifall! Meine Herren, ich bitte Sie, den vereinten Namen Dumkins und Podder ein donnerndes Lebe hochzubringen. Der Kleine schwieg und die Gesellschaft schrie, schlug auf den Tisch und fand für den ganzen Abend des Lärmens kein Ende. Es wurden wieder heitere Toaste ausgebracht, Herr Luffy und Herr Struggles, Herr Pickwick und Herr Jingle wurden nacheinander in prächtigen Reden bis in den Himmel erhoben und jeder bedankte sich pflichtschuldigst für die ihm erwiesene Ehre. Begeistert, wie wir sind, durch die große Sache, der wir uns gewidmet, würde uns das stolze Bewusstsein, etwas geleistet zu haben, was uns die Unsterblichkeit sichern müsste, deren wir jetzt beraubt sind, über uns selbst erheben, könnten wir unseren wissbegierigen Lesern auch nur den Entwurf von den Reden geben, die bei dieser Feierlichkeit gehalten wurden. Herr Snodgrass zeichnete zwar wie gewöhnlich eine Masse von Notizen auf, welche uns ohne Zweifel die unterrichtendsten und schätzbarsten Belehrungen gegeben haben würden, hätte nicht der Feuerstrom der Rede oder der fiebererregende Einfluss des Weines die Hand unseres Berichterstatters so unsicher gemacht, dass seine Schrift ebenso unleserlich als seine Darstellung verworren wurde. Unserem unermüdeten Forschungseifer verdanken wir es, dass wir einige flüchtige Andeutungen hinzuwerfen imstande waren, die den Zügen der Sprecher nicht ganz unähnlich sind, und wir glauben auch, den Anfang eines Liedes herausbringen zu können, wenn es anders auch wirklich von Herrn Jingle gesungen wurde, in welchem die Worte Bowl, Glanz, Rubin, Goldschimmer und Wein nach kurzen Zwischenräumen wiederholt vorkommen. Wir glauben auch am Schlusse der Notizen etwas von Zänkerei und Schlägerei und dann die Worte kalt und draußen zu finden. Doch da jede Hypothese, die wir darauf bauen könnten, notwendig bloß auf die Glaubwürdigkeit einer Mutmaßung Anspruch machen könnte, so wollen wir gar keinen Folgerungen nachdenken, auf die wir etwa geführt werden könnten. Wir wollen deswegen zu Herrn Tubman zurückkehren, indem wir am Schlusse nur noch bemerken, dass man wenige Minuten vor 12 Uhr den Kern der Dingley-Deller- und Muggletoner Honoratiorenschaft noch mit großem Gefühl und Nachdruck das schöne und geistvolle Nationallied singen hörte. Wir gehen nicht heim bis morgen, wir gehen nicht heim bis morgen, wir gehen nicht heim bis morgen, wie uns die Sonne leuchtet. Ende von Abschnitt 8, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 3. März 2025.